Spoiler zum Entschlag, der für mich zählt. Du musst nicht reden, schwingen können, noch Wurzeln ziehen. Dein Körper ist mir doch am liebsten von hinten gesehen. Traue keine Worte, für mich zählt nur die Tat. Hasse pure Theorie, schreite dir zur Tat. Ich könnte, wie ich wollte, würden Tränen fließen. Ich könnte, wie ich wollte, würdest du am Boden liegen. Ich könnte, wie ich wollte, würden Tränen fließen. Ich könnte, wie ich wollte, würdest du am Boden liegen. Wir führen unseren kalten Krieg, kein Stellungszwang. Die Fronten sind längst abgesteckt, mein Hirn ist geil und krank. Wir kämpfen ohne Regeln, dein Fleisch vor Lust erbebt. In meinem Traum bist du es, die Ketten vor mir steht. Traue keine Worte, für mich zählt nur die Tat. Hasse pure Theorie, schreiten wir zur Tat. Wie ich wollte, würden Tränen fließen. Ich könnte, wie ich wollte, würdest du am Boden liegen. Ich könnte, wie ich wollte, würden Tränen fließen. Ich könnte, wie ich wollte, würdest du am Boden liegen. Ich könnte, wie ich wollte, würdest du am Boden.